Und Essays von Hans Magnus Enzensberger stehen auf unserem Programm in einer Auswahl, die Hanjo Kesting zusammengestellt hat. Heute liest Friedhelm Tock den Essay »Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie«. Der Autor dieses Essays hat in der Literaturgeschichte der Bundesrepublik von früh an eine bestimmende Rolle gespielt. Nur Günter Grass, Siegfried Lenz und Martin Walser können sich unter den Generationsgenossen mit ihm messen. Keiner verstand so wie Enzensberger die Kunst der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung. Darin kommt ihm unter den Jüngeren nur Peter Handke gleich. Dabei ist Enzensberger die fast reine Verkörperung eines Typs, der nicht zur Identifikation auffordert und in der Regel wenig Sympathie auf sich zieht. Der Typ des Intellektuellen. Im Literaturbetrieb ist er ein Einzelgänger, aber stärker verknüpft als wohl jeder andere mit seinen öffentlichen Institutionen, vor allem den Medien. Spiegel, Zeit und FAZ sowie die Kulturprogramme des Rundfunks stehen ihm jederzeit offen. Für dieses Programm, das frühere Dritte des Norddeutschen Rundfunks, hat er seit den späten 50er Jahren ein halbes Hundert große Sendungen geschrieben. Er ist eine Orientierungsfigur, beinahe ein Vorbild für die besten Vertreter des Journalismus, findet aber bei seinen Kollegen selten ähnliche Sympathie. Aufschlussreich sind die Sätze, die Peter Weiß über Enzensberger in seinem Tagebuch notierte. »Eigentlich kämen wir ganz gut miteinander aus, wenn ich nur etwas anders wäre, etwas verspielter, frecher. Ist er hochmütig? Er wirkt nie so, gibt sich immer anspruchslos, fast bescheiden, und dann schlägt er alle doch wieder mit seiner Intelligenz, die giftig werden kann. Ja, er hat etwas Siegreiches, Triumphierendes. Er überrascht jeden mit seinem schnellen Erscheinen und Verschwinden, mit seinen treffsicheren Urteilen. Und dann kann er auch wieder entwaffnend sein, mit einer Herzlichkeit. Er kommt wirklich auf dich zu als der alte Freund. Du glaubst ihm. Du bist sicher, dass du ihn völlig verkehrt eingeschätzt hast. Jevtuschenko ist ihm ähnlich, nicht nur äußerlich. Dieses schnelle Kommen, diese huschende Art, dieses Besitzergreifen, dabei eine Zuvorkommenheit, Liebenswürdigkeit. Niemanden fragen, tun, was einem passt. So Peter Weiß im September 1978. Man begreift in diesen werbenden, bewundernden, schmerzlich neidvollen Zeilen, dass Weiß an Enzensberger eine ungewöhnliche Freiheit bewunderte, große intellektuelle Festigkeit und Sicherheit gepaart mit einer unglaublich feinen Empfindlichkeit und Sensitivität. Der Aufsatz, den Sie nun hören können, »Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie«, entstand 1976 und wurde 12 Jahre später in dem Sammelband »Mittelmaß und Wahn« veröffentlicht. Friedhelm Tock wird ihn vorlesen in einer leicht gekürzten Fassung. Auch der harmloseste Gegenstand kann gemeingefährlich werden, wenn er, um nur ein Beispiel zu nennen, in verbrecherische Hände fällt, so das friedliche Zwiebelmesser in der Faust des Amokläufers, der gutmütige Bleistift in den Fingern des Bürokraten, der hilfreiche Sicherheitsstecker in der Hand des Psychiaters, der wieder mal einem aufsässigen Patienten einen Elektroschock verpasst. Und, so möchte ich fortfahren, das harmlose Gedicht in der Aktentasche des Deutschlehrers. Nicht, als hegte ich Vorurteile oder auch nur Vorbehalte gegen einen Berufsstand, dessen Verdienste im umgekehrten Verhältnis zu der mageren Anerkennung stehen, die ihm eine undankbare Mitwelt zollt. Der gesellschaftliche Einfluss des Deutschlehrers ist ganz im Gegensatz zu dem des Schriftstellers, wenn nicht ekrasant, so doch von makroskopischer Größenordnung. Dementsprechend schwer ist seine Arbeit. Er ist der wahre Sisyphus. Ganz auf sich allein gestellt, sozusagen auf verlorenem Posten, soll er die Fähigkeit, deutsche Sätze hervorzubringen, nicht nur verteidigen, sondern sogar erwecken. Eine Fähigkeit, die im öffentlichen Leben des Landes von der Universität bis zum Parlament, von der Presse bis zu den fortschrittlichen politischen Organisationen so gut wie ausgestorben ist. Der Deutschlehrer kämpft mit dem Rücken zur Wand um grammatische Kategorien und damit um kognitive Unterscheidungsmöglichkeiten, wie die zwischen Indikativ und Konjunktiv oder zwischen Perfekt, Imperfekt und Plusquamperfekt, von deren Unkenntnis inzwischen die überwältigende Mehrzahl aller neu verfassten Dissertationen zeugt. Nein, nicht Ablehnung hat er von Seiten des Schriftstellers zu gewärtigen, sondern schiere Solidarität in seinem ungleichen Kampf. Nichtsdestoweniger. Kürzlich betrete ich die Metzgerei an der Ecke. Es ist Freitagnachmittag, um ein Rumpsteak zu kaufen. Die Leute drängeln sich im Laden, aber die Frau des Meisters lässt, kaum dass sie mich erblickt hat, das Messer fallen, holt aus der Schublade an der Kasse ein Stück Papier hervor und fragt mich, ob das von mir sei. Ich sehe mir den Text an und bin sofort geständig. Es ist das erste Mal, dass mir die Metzgersfrau etwas zuwirft, was ich als einen flammenden Blick bezeichnen möchte. Unter dem Murren der anderen Kunden stellt sich Folgendes heraus. Ich habe, ohne etwas davon zu ahnen, in das Leben der Metzgerstochter eingegriffen, die kurz vor dem Abitur steht. Man hat ihr im Deutschunterricht irgendeinen alten Text von mir vorgesetzt und sie aufgefordert, etwas darüber zu Papier zu bringen. Das Resultat? Eine blanke 4. Tränen, Krach in meines Metzgers Bungalow, vorwurfsvolle Blicke, die mich förmlich durchbohren, ein zähes Rumpsteak in meiner Pfanne. Mein schüchterner Hinweis auf den Paragraph 46 Absatz 1 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9.9.1965, Bundesgesetzblatt, Römisch 1, Seite 1273 folgende, demzufolge die Vervielfältigung und Verbreitung zulässig ist, wenn Teile von Werken, Sprachwerke oder Werke der Musik von geringem Umfang, einzelne Werke der bildenden Künste oder einzelne Lichtbildwerke nach dem Erscheinen in eine Sammlung aufgenommen werden, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und nach ihrer Beschaffenheit nur für den Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt ist. Dieser Hinweis, der in einem überfüllten Metzgersladen ohnehin schwer vorzubringen ist, stieß auf entschiedenes Unverständnis und wurde mit der Rückfrage erwidert, warum ich eigentlich so sonderbare Sachen schriebe. Meine Sympathie für die Metzgerin und, was natürlich weit wichtiger ist, die Sympathie der Metzgerin für mich, hat unter diesem Vorfall zum Glück nicht nachhaltig gelitten. In Mitleidenschaft gezogen wurde dagegen bedauerlicherweise meine Solidarität mit den Deutschlehrern. Möchte sie, heißt es in einem Brief aus 427 Dorsten, kurz um einen Gefallen bitten. Mache bald meine zweite Prüfung für das Lehramt und wollte in der vorzuführenden Deutschstunde ihr Gedicht Abendnachrichten besprechen. Wäre Ihnen sehr dankbar, würden Sie mir eventuell Unterlagen zu diesem Gedicht schicken, Interpretation, Absicht etc. Und zwar bitte umgehend, da es sonst zeitlich zu spät wird. Aus 8543 Hildpoltstein schreibt mir eine liebenswürdige Lehrerin, der daran liegt, den Schülern den Sinn für das Gedicht zu erhalten oder ihn in ihnen zu wecken. Mit meiner 11. Klasse habe ich im Deutschunterricht an einen Mann in der Trambahn besprochen, das heißt besprechen wollen. Es entwickelten sich intensive Diskussionen um Aussage, Adressat, Weltbild, Stil und verschiedene Einzelheiten. Die Schüler haben sich ernsthaft bemüht, das Gedicht zu verstehen, haben Zeit, Intelligenz und Arbeit auf die Verteidigung ihrer Interpretation verwandt, die zwar in sich stimmig, meiner Meinung nach aber trotzdem nicht richtig ist. Sie haben seitenlange Arbeiten angefertigt, um ihre Vorstellung zu untermauern. Ich bleibe dennoch bei meiner Meinung. Ich schlug deshalb vor, Sie als den einzig Kompetenten zu befragen. Schließlich, das alles hat die Post im Lauf von 3 Wochen gebracht, ein Hilferuf aus 504 Brühl in krakeliger Schrift. Ich bin Schüler, 16 Jahre alt und besuche eine höhere Schule. Vor kurzem wurde im Deutschunterricht eine Klassenarbeit über ihr Gedicht Geburtsanzeige geschrieben. Über meine Interpretation geriet ich mit meinem Lehrer in einen Meinungsstreit. Die sprachliche Unzulänglichkeit meiner Arbeit ist mir bewusst. Ungerecht finde ich nur das Pauschalurteil, dass meine Darstellung dem Gedicht in keiner Weise gerecht wird. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob ich Ihr Gedicht wirklich vollkommen falsch ausgelegt habe. Diesem Brief liegt eine Fotokopie der Klassenarbeit bei. In der Handschrift des Lehrers sind darauf folgende Randbemerkungen und Zusätze zu entziffern. Sachlich falsch. Das ist viel zu eng und verschiebt die Thematik. Davon ist an keiner Stelle die Rede. Davon steht nichts im Text. Das ist so nicht richtig. Diese Situation existiert im Gedicht nicht. Die 6. Strophe wird völlig außer Acht gelassen. Das kann so nicht dem Text entnommen werden. Sachlich falsch. Wiederholung des oben schon Gesagten. Sachlich falsch. Diese Verwendung des Wenn liegt nur in der letzten Strophe vor, aber das hätte dann schon dargelegt werden müssen. Die Darstellung wird dem Gedicht in keiner Weise gerecht. Mangelhaft 5. Der Lehrkörper, der in diesen Zeugnissen in Erscheinung tritt, ist keineswegs homogen. Seine Methoden reichen von der subtilen Einschüchterung bis zur offenen Brutalität. Seine Motivationen vom reinsten Wohlwollen bis zum schieren Sadismus. All dieser Nuancen ungeachtet macht jener Lehrkörper doch im Ganzen den Eindruck einer kriminellen Vereinigung, die sich mit unsittlichen Handlungen an Abhängigen und Minderjährigen vergeht, wobei es gelegentlich, dabei denke ich vor allem an die Randbemerkungen aus Brühl, zu Fällen von offensichtlicher Kindesmisshandlung kommen kann. Als Tatwaffe dient jedes Mal ein Gegenstand, dessen an und für sich harmlose Natur ich bereits dargelegt habe, das Gedicht. Wie aber kann aus einem so fragilen Objekt ein gemeingefährliches Angriffswerkzeug werden? Dazu sind besondere Vorkehrungen nötig. Wer von uns ist sich schon der Tatsache bewusst, dass er mit seinen Handkanten, diesen unscheinbaren und kaum benutzten Außenseitern, Mord und Totschlag begehen könnte? Dazu bedarf es allerdings einer ausgebildeten Technik. Sie heißt Karate, und an jeder dritten Straßenecke gibt es in Deutschland eine Schule, wo man sie erlernen kann. Die analoge Fertigkeit, die es erlaubt, aus einem Gedicht eine Keule zu machen, nennt man Interpretation. An der Entwicklung dieser Technik sind die Pädagogen natürlich unschuldig. Eingeübt und verfeinert wird sie nämlich in erster Linie an den Universitäten, wo aus unbekannten Gründen eigens Wissenschaftler zu diesem Zweck beschäftigt werden. Von diesen Zentren aus breitet sich dann die philiströse Weigerung, Kunstwerke in Ruhe zu lassen, über den ganzen Kulturapparat aus. Das Zitat stammt aus einem Aufsatz, den Susan Sontag 1964 gegen Interpretation geschrieben hat. Da er zwar berühmt geworden, aber folgenlos geblieben ist, möchte ich am liebsten seitenlang daraus zitieren. Natürlich, heißt es dort, meine ich nicht die Interpretation im allgemeinsten Sinne, in dem Nietzsche mit Recht festgestellt hat, es gibt keine Tatsachen, es gibt nur Interpretationen. Was ich meine, ist vielmehr ein bewusster intellektueller Akt, dem ein bestimmter Code, dem bestimmte Deutungsregeln zugrunde liegen. In ihrer Anwendung auf die Kunst geht die Interpretation zunächst so vor, dass sie aus dem Werk im Ganzen eine Reihe von einzelnen Elementen, X, Y, Z und so weiter, isoliert und sich dann an eine Art Übersetzungsarbeit macht. Der Interpret sagt, sehen Sie denn nicht, dass X eigentlich A ist oder bedeutet, dass Y eigentlich für B und Z für C steht? Der Eifer, mit dem das Projekt der Interpretation gegenwärtig verfolgt wird, speist sich weniger aus Achtung vor dem widerspenstigen Text, in der sich durchaus auch Angriffslust verbergen kann, als aus offener Aggressivität. Der Interpret verachtet eingestandenermaßen die Erscheinung, die Oberfläche des Textes, während die traditionelle Interpretation sich damit begnügte, über der wörtlichen Bedeutung einen Überbau von weiteren Bedeutungen zu errichten, bedient sich die Moderne der Methode der Ausgrabung. Indem sie ausgräbt, zerstört sie. Ihre Bohrarbeit durch den Text hindurch zielt auf einen Subtext, den sie für den einzig wahren hält. Heute ist die Interpretation zu einem überwiegend reaktionären, unverschämten, feigen und unterdrückerischen Projekt verkommen. So wie die Abgase der Industrie und des Autoverkehrs die Atmosphäre unserer Städte verpesten, so vergiftet der massenhafte Ausstoß von Interpretationen unsere Sensibilität. Interpretieren heißt, unsere Umwelt ausbeuten und sie noch ärmer machen, als sie ohnehin ist. Dieser hervorragenden Tirade von Susan Sontag möchte ich einige Beobachtungen beifügen, die aus dem Material gewonnen sind, welches mir vorliegt. Auf dem Interpretationsmarkt ist, vielleicht wegen des zunehmenden Konkurrenzdrucks, der auf eine permanente Überproduktionskrise schließen lässt, ein immer rascherer Wechsel der vorherrschenden Raster und Modelle zu beobachten, die sich dann dicht gedrängt wie Jahresringe im Deutschunterricht ablagern, und zwar mit einer Verspätung, die sich aus dem Ausbildungsgang der Lehrer errechnen lässt. Der neueste akademische Hit taucht also gewöhnlich erst dann an den Schulen auf, wenn er in den Seminaren bereits von dem darauffolgenden verdrängt worden ist. Doch gibt es in diesem permanenten Wechsel der Garderobe und des Jargons auch einige Konstanten. Deren wichtigste ist die Idee fix von der richtigen Interpretation. An dieser Wahnvorstellung wird mit unbegreiflicher Hartnäckigkeit festgehalten, obwohl ihre logische Inkonsistenz und ihre empirische Unhaltbarkeit auf der Hand liegen. Wenn 10 Leute einen literarischen Text lesen, kommt es zu 10 verschiedenen Lektüren, das weiß doch jeder. In den Akt des Lesens gehen zahllos viele Faktoren ein, die vollkommen unkontrollierbar sind. Die soziale und psychische Geschichte des Lesers, seine Erwartungen und Interessen, seine augenblickliche Verfassung, die Situation, in der er liest. Faktoren, die nicht nur absolut legitim und daher ernst zu nehmen, sondern die überhaupt die Voraussetzung dafür sind, dass so etwas wie Lektüre zustande kommen kann. Das Resultat ist mithin durch den Text nicht determiniert und nicht determinierbar. Der Leser hat in diesem Sinn immer Recht und es kann ihm niemand die Freiheit nehmen, von einem Text den Gebrauch zu machen, der ihm passt. Zu dieser Freiheit gehört es, hin und her zu blättern, ganze Passagen zu überspringen, Sätze gegen den Strich zu lesen, sie misszuverstehen, sie umzumodeln, sie fortzuspinnen und auszuschmücken mit allen möglichen Assoziationen. Schlüsse aus dem Text zu ziehen, von denen der Text nichts weiß, sich über ihn zu ärgern, sich über ihn zu freuen, ihn zu vergessen, ihn zu plagiieren und das Buch, worin er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu werfen. Die Lektüre ist ein anarchischer Akt. Die Interpretation, besonders die einzige richtige, ist dazu da, diesen Akt zu vereiteln. Ihr Gestus ist demzufolge stets autoritär und sie ruft entweder Unterwerfung oder Widerstand hervor. Wo dieser sich rührt, sieht sie sich gezwungen, auf ihre eigene theoretische oder institutionelle Autorität zu pochen. Sofern diese auf schwachen Füßen steht, ein Fall, der glücklicherweise immer häufiger wird, versucht sie, das, was ihr fehlt, anderswo zu borgen. So erklärt sich der Regress auf den Autor, von dem man kaltblütig voraussetzt, dass er bereit ist, sich zum Komplizen der Interpretation zu machen und seine Leser zu verraten, indem er sozusagen in letzter Instanz erklärt, wie er es gemeint habe, wie es demzufolge zu verstehen sei und damit basta. Alles halb so schlimm, könnte man sagen. Diese Gedichtinterpretation nimmt ohnehin kein Mensch zur Kenntnis, der nicht aus Gründen seines Broterwerbs dazu gezwungen ist. Was die Germanisten betrifft, so hat sie schließlich niemand zu dem schweren Dienst gepresst, den sie Jahr aus Jahr ein der Gesellschaft leisten. Es handelt sich dabei um eine Angelegenheit, die Consenting Adults unter sich abmachen. Unter dieser Voraussetzung erklärt bekanntlich das angelsächsische Recht die meisten Perversionen für zulässig. Was aber die Literatur betrifft, so verdankt sie ihren Charme nicht zuletzt der Tatsache, dass es jedermann freisteht, sie zu ignorieren. Ein Recht, von dem bekanntlich die Mehrheit unserer Mitbürger entschiedenen Gebrauch macht und dessen Verteidigung jedem Schriftsteller am Herzen liegen muss. Zwar wäre es theoretisch denkbar, analog zur allgemeinen Schulpflicht, den staatlichen Lesezwang für die Erzeugnisse der Poesie einzuführen, und es mag Kollegen geben, die sich davon eine Aufbesserung ihrer Einkünfte versprechen, doch ist eine solche Maßnahme kaum zu befürchten. Wie wenig den Dichtern dadurch geholfen wäre, zeigt sich am Beispiel der Architekten, die zwar in der Regel besser verdienen, die aber vom schwelenden Hass all derjenigen verfolgt werden, die gezwungen sind, in ihren Werken zu hausen. Jeder Städtebewohner weiß, dass die Architektur im Gegensatz zur Poesie eine terroristische Kunst ist. Nur für die Minderjährigen unter unseren Mitbürgern hat das Recht auf freie Lektüre keine Geltung. Sie, die ohnehin täglich in Betonbunkern gefangen gehalten werden, welche das Gemeinwesen eigens zu diesem Zweck errichtet hat, zwingt man fortgesetzt, Gedichte zu lesen und, was noch viel entsetzlicher ist, zu interpretieren. Gedichte, an denen sie in den meisten Fällen keinerlei Interesse bekundet haben. Wohl weiß ich, dass die Deutschlehrer diesen widerwärtigen Zustand, unter dem sie vermutlich selber leiden, durchaus nicht mutwillig herbeigeführt haben. Die wahren Schuldigen sind im Unterholz von Instituten zu suchen, die von einer gewöhnlichen Schule so weit entfernt sind wie Kafkas Schloss. Es handelt sich um eine Horde von Bürokraten und Curriculumforschern, die außerordentlich schwer dingfest zu machen ist. Ihre wahren Absichten liegen im Dunkeln. Was sie zu dem Projekt bewegt, in unseren Oberschulen 100.000 von Subgermanisten heranzuzüchten und die Interpretation von Gedichten als Zwangsarbeit zu verhängen, das wissen wir nicht. Wir werden es nie erraten. Leute, die in dem Wahn leben, die Lyrik sei eine umstürzlerische Kunst von unerhörter Brisanz, haben daraus den Schluss ziehen wollen, ihre Behandlung im Deutschunterricht sei einer Impfung zu vergleichen. Die Gesellschaft schütze sich vor der Subversion durch Gedichte, indem sie diese sorgfältig vernichte. Die Fertigkeiten des Deutschlehrers seien mit denen eines Sprengmeisters zu vergleichen. Mit Hilfe der Interpretation werde dem gefährlichen Produkt sozusagen der Zünder abgeschraubt. Die entgegengesetzte Lehrmeinung, der die Poesie aus dem umgekehrten Grunde verdächtig scheint, hält dafür, dass den armen Schülern Gedichte in den Rachen gestopft werden, um sie mit den herrschenden Zuständen zu versöhnen. Das süße Gift sei dazu angetan, jede Rebellion in ihnen zu ersticken und sie zu lammfrommen Anhängern des Status quo zu machen. Diese beiden Hypothesen kommen mir ebenso unsinnig vor wie die Erscheinung, die sie erklären möchten. Schön wäre es ja, wenn der Kapitalismus auf so schwachen Füßen stünde, dass er es nötig hätte, seine Herrschaft durch die Interpretation von Gedichten zu stabilisieren. Doch fürchte ich, dass sein Fortbestand sich auf weit handgreiflichere Tatsachen stützt. Und warum ausgerechnet Gedichte? Warum werden nicht ganze Schulklassen zwangsweise in die Popkonzerte geschleppt, um dann als Klassenarbeit die richtige Interpretation von Pink Floyd zu erarbeiten? Nein, mit ideologiekritischen Erklärungen ist in diesem Fall nicht viel auszurichten. Das zeigt sich übrigens schon daran, dass das Ritual des Durchnehmens, Einordnens und Interpretierens von Poesie im Unterricht nicht an irgendein bestimmtes Literaturverständnis gebunden ist. Ob traditionelle oder progressive Germanistik, das ist unter diesem Gesichtspunkt Jacke wie Hose. Die ideologischen Vorzeichen in München und Bremen, Graz und Weimar sind durchaus verschieden, aber fest steht in jedem Falle, dass die Textsorten durch die Mühle der richtigen Interpretation gedreht werden müssen, bis sie sich in ein homogenes Pulver verwandelt haben. Solange die technokratische Funktion dieser Arbeit konstant bleibt, lassen sich Inhalte und Methoden ohne weiteres auswechseln. Und dass dabei Gedichte als bevorzugter Rohstoff dienen, ist nichts weiter als ein historischer Zufall. Sie sind erstens billig, und zweitens stets in ausreichenden Mengen lieferbar. Hinter dem Ritual der Interpretation steht immer ein anderes, das der Prüfung. Und zwar einer Prüfung, die über das Leben der Schülerinnen und Schüler insofern entscheidet, als sie den Zugang zu den Hochschulen und damit zu vielen Berufen regelt. Der wesentliche Inhalt einer Prüfung aber ist immer noch die Prüfung selbst. Die Inhalte des ihr vorausgehenden Unterrichts sind insofern gleichgültig, als sie beliebige Tauschwerte darstellen, mit denen man die Zensuren einhandelt, auf die es letztlich ankommt. Die Gewitzteren unter den Schülern haben das natürlich längst begriffen. Sie wissen ganz genau, dass der Gegenstand ihrer Klassenarbeit gar nicht das Gedicht ist, dass es vielmehr darauf ankommt, jede eigene Lektüre rigoros zu meiden und stattdessen die richtige Interpretation im Kopf des Lehrers zu erraten, um sie möglichst genau zu reproduzieren. Eine neuere Drucksache, das sogenannte Normenbuch Deutsch, zeigt in aller wünschenswerten Deutlichkeit, wie man es anstellen muss, um ein harmloses Gedicht in einen technokratischen Knüppel zu verwandeln und damit möglichst gezielt auf junge Köpfe einzuschlagen. Der volle Titel dieser bemerkenswerten Schrift lautet »Beschlüsse der Kultusministerkonferenz«, einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung, Deutsch. Schon das Kauderwelsch, in dem dieses Normenbuch abgefasst ist, zeigt, dass die Minister selber als Verfasser nicht in Frage kommen. Diese Herren sind Politiker und in dieser Eigenschaft hüten sie sich, die Ebene der platten Verständlichkeit zu verlassen. Das Werkchen, das ich meine, ist dagegen ein Resultat interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Ziel der plattesten Unverständlichkeit. Hunderte von Planstelleninhabern aus Instruktions- und Verhaltenspsychologie, aus der Curriculumforschung und aus der Ministerialbürokratie haben dafür gesorgt, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Bei allem gebotenen Brechreiz kann ich es mir nicht versagen, einige unter den Zielen und Absichten, welche die Verfasser verfolgen, mit ihren eigenen Worten anzuführen. Sie wollen vor allen Dingen regeln, ergänzen, wirksam beschleunigen, sicherstellen, vereinheitlichen, einpassen, überprüfen, einbeziehen und zuweisen. Es scheint Ihnen ferner vordringlich, fachspezifische Lernzielbeschreibungen und Lernzieltaxonomien zu erarbeiten, die Lernziele zu Lernzielbereichen zusammenzufassen, die Lernzielebenen zureichend exakt zu beschreiben und die Lernzielkontrollebenen sorgfältig voneinander zu unterscheiden. Es juckt Sie, darüber hinaus einige Problemschwerpunkte, Bedingungszusammenhänge und Lösungsansätze aufzuzeigen. Und bis zum letzten Atemzug von Lehrern und Schülern sind Sie entschlossen, die Anforderungen in den einzelnen Fächern, in der Gliederung der Aussage und in der Terminologie in ein allgemeines Grundschema einzupassen. Die einheitlichen Prüfungsanforderungen, insbesondere auch auf die Gesichtspunkte der fächerübergreifenden Vereinheitlichung und der Angemessenheit der Beurteilungsverfahren, einschließlich der Verwendung von Bewertungseinheiten, zu erstrecken. Ausgliederbare Teile der Gesamtleistung in einem bestimmten Verhältnis zueinander zu gewichten, gegebenenfalls Bewertungseinheiten oder prozentuale Anteile den einzelnen Aufgabenteilen bzw. der erreichten oder erreichbaren Schülerleistung zuzuweisen. Und sicherzustellen, dass durch die Beschreibung der vom Schüler erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem Fach durch Aussagen über Lernzielstufen, Lernzielkontrolle und Bewertungskriterien künftig eine größtmögliche Einheitlichkeit erreicht wird. Das ist bei weitem nicht alles, aber es reicht. Bei nicht ausreichenden Leistungen im Bereich der aufgabenartunabhängigen Anforderung Sprachverwendung, so äußern sich die Verfasser in einem Satz, der beweist, dass sie gegen jede denkbare Ironie immun sind, kann die Endnote nicht besser als mangelhaft sein. Da mir im Gegensatz zur ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland nicht insgesamt 36 Bewertungseinheiten zur Verfügung stehen, die sich gleichmäßig zu je 12 Bewertungseinheiten auf die Lernzielkontrollebenen verteilen, bin ich vielleicht zu einem ausgewogenen Urteil nicht befähigt. Das einzige Geräusch, das ich in den zitierten Sätzen wahrnehmen kann, ist das Getrampel von Hornochsen. Ich möchte mein Memorandum mit einigen versöhnlichen Worten enden lassen. Stopfen Sie alle Exemplare des Normenbuches Deutsch, die Ihnen zu Gesichte kommen, unverzüglich in den nächsten Papierkorb. Sabotieren Sie die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister, wo immer Sie können. Bekämpfen Sie das hässliche Laster der Interpretation. Bekämpfen Sie das noch viel hässlichere Laster der richtigen Interpretation. Zwingen Sie nie einen wehrlosen Menschen, den Mund aufzusperren und ein Gedicht hinunterzuschlingen, auf das er keine Lust hat. Üben Sie den jungen Menschen gegenüber, die Ihnen anvertraut sind, die Tugend der Barmherzigkeit. Denken Sie immer daran, quäle nie ein Kind zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Denken Sie bitte ganz nebenbei auch an meine Mitbrüder und an mich. Denn neben den zahllosen Opfern aus den Reihen der unmündigen Jugend, auf die das Normenbuch Deutsch es abgesehen hat, wird dort auch ein knappes Dutzend Autoren namentlich aufgeführt, die offenbar als Knüppellieferanten dienen sollen. Brecht, Benn, Frisch, Dürrenmatt, Arp, Gomringer, Bender, Solzhenitsyn, Eich, Domin und Enzensberger. Das ist eine Unverschämtheit. Für jeden von uns, für Sie, für meines Metzgers Tochter und für mich stellen jene Technokraten, die nicht imstande sind, auch nur einen einzigen deutschen Satz hervorzubringen, einen ihrer pflegeleichten Marterpfähle bereit. Sollen wir uns gegenseitig daran festbinden? Was mich betrifft, so haben Sie nichts von mir zu befürchten. In diesem versöhnlichen Sinne bitte ich Sie, lassen Sie die erhobene Hand sinken, bevor es zu spät ist. Radio 3, am Abend vorgelesen. Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie. Sie hörten Friedhelm Ptock mit einem Essay von Hans-Magnus Enzensberger. Morgen um 22.05 Uhr können Sie unter dem Titel »Die Furie des Verschwindens« Gedichte von Enzensberger hören. Sprecher sind Gerd Warmeling und Frank Arnold.